Folge 24 von 24. So, da sind wir wieder. Hören Sie jetzt das spannende Finale. Wir haben ja auch lang genug gewartet. In der vorausgegangenen Folge hatte sich der heldenhafte Abenteurer Sir Lancelot schützend vor Friedrichsberg geworfen und so mit seinem Körper die für unseren Freund bestimmte Kugel abgefangen. Und nicht nur das, er hatte auch noch ihren bösen Gegenspieler Eugen Eigen erledigt. Gut, dass wir Sir Lancelot haben. Ja. Aber kannst du mir jetzt erzählen, wieso die richtige Kammer die falsche ist? Ich habe fest mit einer Konfrontation mit Eugen Eigen hier gerechnet und selbstverständlich sofort erkannt, dass Dr. Davis nicht Dr. Davis ist. Und deswegen habe ich die 10 ganz einfach falsch zusammengelegt. Die richtige Steinplatte ist die linke. Moment, Moment. Das weißt du? Das sagen mir die 10. Und du bist dir absolut sicher, dass es nicht doch die rechte Platte ist? Sicher kann man sich nie sein, aber wir haben mindestens eine 50-prozentige Chance. Friedrichsberg, Straten und Dahl machten sich also an die Linke. Mit geballter Kraft bekamen sie das fast mannshohe Loch dahinter frei und starrten in ein schier unendliches Dunkel, das alles Licht zu schlucken schien. Da drinnen gab es kein Links, kein Rechts, kein Oben und kein Unten, von einem Vorne ganz zu schweigen. Hinten waren sie selber. Das ist aber schwarz? Ja, also ich sehe jedenfalls nichts. Wer will denn als Erster? Mach du doch. Immer ich. Halt, stopp. Kein Schritt weiter. Was, wieso? Da geht's ins Nichts. Und tatsächlich, da ging es nicht nur ins Nichts, da ging es auch sehr tief runter. Du hast dich doch in der Tür geirrt. Jetzt haben wir den Fluch oder die Schimmelpilze oder was. Ja, und um ein Haar wäre ich auch noch ins Nichts gestürzt. Nein, ich kann mich nicht getäuscht haben. Unmöglich, wartet mal. Leuchtet mal da vorne hin. Wohin? Da, etwas seitlich links. Jetzt leuchtet doch mal hin mit euren Helmlampen. So, da ist doch was. Was denn? Da, etwa einen Meter weit von uns weg, ein Quadrat. Ich schätze ungefähr 20 mal 20 Zentimeter groß. Und was soll das da sein? Ich probiere jetzt mal was aus. Taschenlampe? Hier, bitte. Danke. Und los geht's. Und was jetzt geschah, hab ich noch nie gesehen. Gut, Sie sehen es auch nicht. Es ist ja nur ein Hörspiel. Mit nahezu seiltänzerischer Eleganz sprang Albert Friedrichsberg mit seinem linken Fuß auf das besagte Quadrat, zog den rechten Fuß nach und schaute sich um. Im Abstand eines weiteren Meters befand sich leicht versetzt ein weiteres Quadrat ähnlicher Größe, das er erneut besprang. Und so ging es mit 9 weiteren Quadraten. Ja, weiter. Und? Was ist mit euch? Kommt ihr mit? Wohin denn? Das kann ich euch noch nicht sagen. Auf keinen Fall. Hier drin seid ihr aber zumindest sicher vor dem Fluch der Nachbarzelle. Na gut, wir kommen. Ach, wo wir schon mal da sind. Ich kann euch nur raten, haltet die Balance und schaut nicht nach unten. Was ist denn unten? Nichts. Das sehe ich selber. Und so taten Straten und Dahl es Friedrichsberg nach. Ja. Mal mit mehr, mal mit weniger Eleganz. Was die drei nicht wissen konnten, und das war auch besser so, diese Quadrate, auf die sie sprangen, waren die Enden von schätzungsweise 30 Meter hohen Stelen, die sich im Zickzack-Wirrwarr in diesem Nichts befanden und die, wenn man einen Fuß trittunsicher neben das Quadrat gesetzt hätte, dem ganzen Treiben ein plötzliches und tödliches Ende hätten setzen können. Von dieser Perspektive unbetroffen, hüpften die drei wagemutigen Helden, schon wieder keine Frau dabei, also wie die Gazellen von Quadrat zu Quadrat, von Stele zu Stele, bis sie zu einer Art Podest gelangten. Ich kann es fühlen. Ja, wo man nicht sehen kann, ist fühlen keine Schande. Es ist groß und rund und Stein ist es nicht. Es fühlt sich irgendwie komisch weich und unförmig an. Ja, das ist mein Hintern. Verzeihung. Alles im Geiste der Forschung. Und was haben wir hier? Leuchte doch mal hier hin. Ja. Es war eine Felswand aus hellem Sandstein, in die über und über ein feines, kunstvolles Relief gemeißelt worden war. Das ist ja fantastisch. Aber der Platz hier ist für eine gemütlichere Begutachtung eher etwas ungeeignet. Was sehen wir genau vor uns? Eine Wand? Mit in Stein gemeißelten Pyramiden? Pharaonen? Katzenwesen, eine Sonne und noch eine und noch eine. 3 Sonnen. Ja und, was soll uns das sagen? Die Sonne ganz links ist erhabener als die anderen. Und? Wir sind durch die ganz linke Tür hierher gelangt. Ja? Ich schau mal, ob man an dieser linken Sonne drehen kann oder drücken oder... Friedrichsberg drückte die Sonne in eine Vertiefung und unter lauter Getöse öffnete sich eine Felsspalte direkt vor ihren Nasen. Da geht es weiter. Fürwahr. Ich passe nicht durch diesen Schlitz. Gib uns deine Hand. Zusammen mit Stratten ziehe ich dich hier rein. Und wie komme ich dann da wieder raus? Mit Drücken. Und zusammen. Fesse. Ich bin durch. Jetzt schaut euch mal um. Was da im Licht ihrer Helmlampen vor ihren Augen funkelte, übertraf all ihre Vorstellungen. Also, sofern sie überhaupt welche gehabt hatten. In der Mitte des Raumes befanden sich große Kandelaber mit Öllampen, die tatsächlich nach Tausenden von Jahren noch funktionierten. Was das eigentliche Wunder hier war. Nachdem alle entzündet waren, konnten sie den Raum in seiner ganzen Pracht sehen. Das ist ja unfassbar. Der Raum war vom Boden über die Wände bis zu den Decken komplett mit Gold verkleidet. In der Mitte des Raumes führte eine vergoldete Treppe zu einem ebenfalls goldenen Podest hinauf. Jede der 10 Stufen war von unzähligen, unterschiedlich großen, goldenen Katzenwesen mit dem Antlitz der Pharaonin besetzt. Diese Sphinxe schienen das, was sich auf dem obersten Podest befand, zu beschützen. Einen komplett vergoldeten Sarkophag. Ganz zweifelsfrei. Hierbei handelte es sich um das geheimnisvolle Grab der alten ägyptischen Königin. Und mit ihm verbunden ihr wertvoller Schatz. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und wahrscheinlich auch zum einzigen und letzten Mal. Das macht sämtliche Strapazen vergessen. Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wie traurig, dass mein alter Freund Dr. Davis jetzt nicht hier sein kann. Es war schließlich sein Lebenstraum. Ha, aber da bin ich doch. Wie? Ich konnte mich in meinem Zelt bemerkbar machen und schließlich hat mich eine meiner Mitarbeiterinnen befreit. Dann bin ich euch sofort hinterher. Ich bin den Geräuschen von euch nach. Also hatte ich am Ende doch recht. Das Grab der geheimnisvollen Pharaonen. Das ist mein... Nein, das ist unser Verdienst. Ich kann... Also wir können. Ich gehe in die Geschichte ein. Also wir gehen. Also vielmehr. Ich vielleicht. Ja, ich. Und was machen wir jetzt? Also, ich werde umgehend mein Forschungsteam hier hinholen. Wir sind zwar am Ziel, aber jetzt beginnt erst die eigentliche Arbeit. Wir müssen alles genau aufnehmen, jedes Stück untersuchen und vorsichtig ans Tageslicht holen. Dann wünsche ich euch dabei gutes Gelingen. Ich werde sofort zurückeilen. Mach das, Robertson, mach das. Wir kommen gleich nach. Ach, Wahnsinn. Das ist der totale Wahnsinn! Also, jetzt, wo wir wieder alleine sind... Ja? Also, ich würde mir ganz gerne ein kleines Andenken stibitzen. Ein Stück ist hier schöner als das andere. Und wertvoll sind sie ja auch noch. Und sehr selten. Wer weiß, was man dafür bekommt? Also, ich würde meines einfach nur für mich behalten. Ich kann euch nur eins raten. Lasst das alles hier so, wie es ist. Nehmt nichts mit. Was? Schaut euch alles noch mal in Ruhe an. Dann tragen wir alle den größten Schatz in uns, den Moment der Entdeckung, können glücklich und zufrieden nach Hause zurückkehren. Ach, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Wir sollen nichts davon mitnehmen, gar nichts? Auch nicht ein winzig kleines Exemplar von den goldenen Miezekätzchen? Ich will das auch nicht verkaufen. Einfach nur so mitnehmen. Für zum Gucken. Allerdings, wenn wir es doch verkaufen würden, wären wir danach vermutlich steinreich. Macht es nicht. Aber warum? Ich habe da kein gutes Bauchgefühl. Rührt besser nichts von dem Schatz an. Und mit diesen Worten packte Friedrichsberg seine beiden Freunde im Genick und buxierte sie vor sich her aus der Schatzkammer. Nicht doch. Doch, glaub mir, es ist besser so. Und zum Dank dürfen wir das jetzt alles hier zurückhüpfen? Ja, das dürfen wir. Freut euch einfach. Worauf? Aufs Stehlen hüpfen? Auf ein schönes Abendessen im Hotel. Ach, dafür gibt's aber erstmal noch den Ritt auf den Kamel. Dann freut euch halt morgen auf die Rückfahrt im explosiven Wüstenexpress, wenn wir denn... Was denn? Wenn wir denn auch noch die letzte Hürde meistern. Och nö, keine zusätzliche sportliche Aktivität mehr heute. Mir reicht das Stehlenhüpfen und Kamel rein. Also ich bin raus. Bist du nicht. Denn hinter diesem schrecklichen Übeltäter, den vorhin auf ganz rasant charmante Weise unser treuer Freund Sir Lancelot Smith erledigt hat, steckt eine viel größere Macht. Eine Macht für uns kaum vorstellbar. So schrecklich und dabei mächtig, beinahe allmächtig, dass sie uns zu jeder Zeit wie Schachfiguren bewegen und manipulieren konnte. Und all das, um auf diese Weise selbst an den Schatz zu kommen. So etwas Perfides ist mir in all den Jahren noch nicht untergekommen. Und ich bin stolz, dieser schrecklichen Macht, diesem großen Bösen hier und jetzt, die Maske von der Fratze zu reißen. Was faselst du denn da? Aber Moment mal, Friedrichsberg. Wir drei, Dahl, du und ich, wir sind doch ganz alleine hier. Wo soll denn jetzt dieses große Böse sein? Ganz einfach. Diese schreckliche Macht ist die Erzählerin! Ups. Ist es nicht so? Stecken Sie nicht hinter allem? Ja, stimmt leider. Aber warum? Weil ich es konnte. Sie haben das alles von langer Hand geplant. Sie haben uns auf heimtückischste Weise unseren lieben alten Erzähler genommen. Wahrscheinlich hätten Sie uns jetzt auf dem Rückweg einfach noch irgendwie ausgeschaltet. Mit einem einstürzenden Schacht oder so. Wenn man schon mal die Chance hat. Wissen Sie eigentlich, wie wenig man heute mit Büchern verdient? Das ist mir doch egal. Ich jedenfalls lasse mich nicht einfach in den Tod schreiben. So. Und kann jetzt endlich jemand mal diese Erzählerin festnehmen, bevor sie weiter gefährlichen Unsinn erzählt? Kein Problem, kein Problem. Bin schon da. Schachtschnabel, mein Name. Spezialeinheit Hörspielfälschung. Also, Lady, schwingen Sie mal die Hufe. Ach, muss ich jetzt wirklich? Aber wer macht denn dann hier zu Ende? Kein Problem. Ich übernehme gerne. Aber das ist ja... Der Lauf der Dinge. Und unser guter alter Erzähler. Endlich! Auf Wiedersehen, Agatha. Aber... Los, aber, Lady, kommen Sie jetzt endlich. Raus, raus, raus. Ruhig, ruhig. Zeigen. Freunde, ich bin wieder mit im Boot. Großartig. Und so ist endlich alles wieder beim guten Alten. Und wir können endlich nach Hause. Ja. Und was ist mit dem Fluch der Pharaonin aus der mittleren Kammer? Alles nur ausgemachter Blödsinn. Was gibt's nicht? Denk doch mal nach. Es hat sich alles nur diese falsche Erzählerin ausgedacht, um uns zu ängstigen. Ja, wenn du meinst. Und was wird aus der Pharaonin und dem Schatz? Ah, nicht mehr unsere Baustelle. Da sollen sich jetzt Dr. Davis und sein Team drum kümmern. Prima, dann können wir gleich ein zweites Frühstück im Hotel zu uns nehmen. Schau mal bitte auf die Uhr, bis wir im Hotel sind. Ich würde sagen, ein üppiges Abendessen. Och. Aber weil du es bist, mit zwei Vorspeisen und doppelt Nachtisch. Das aber bitte dreimal. Na, ob das reichen wird? Ich denke, nein. Stimmung, habe ich was verpasst? Sir Lancelot! Ach, nur eine Küche nehme ich auch noch. Was jedoch niemand ahnen konnte, dass zur selben Zeit das Schreckliche und... Vielleicht, das war's. Hm? Sendezeit ist zu Ende. Aber... Sie hörten... Mord im Wüstenexpress. Kriminalgroteske von Kai Magnus Ding. Mit Annette Frier, Bastian Pastewka, Christoph Maria Herbst und Kai Magnus Ding. Bearbeitung und Regie Leonard Koppelmann. Technische Realisation Peter Harsch. Eine ARD-Produktion von Stand Up and More im Auftrag des Hessischen Rundfunks 2024. Redaktion Cordula Huth. Schwadermannsfelden. Warnung. Die Lage ist nach wie vor unübersichtlich und die Behörden gehen weiter von einer allgemeinen Gefährdung der Öffentlichkeit aus. Ein vor einer Woche aus Ägypten zurückgekehrtes Forschungsteam um Professor Dr. Robertson Davis wurde unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ins hauptstädtische Tropeninstitut eingeliefert. Immer noch ist unklar, mit welcher mysteriösen und wahrscheinlich unheilbaren Krankheit sie sich infiziert haben. Im Moment wissen wir noch nicht, wer alles noch mit dieser Gruppe in Kontakt gekommen ist. Wir wissen jedoch, dass kurz bevor sie unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen von einem solchen Spezialteam der Uniklinik eingefangen werden konnten, Professor Davis, der Bundespräsidentin, noch ein kleines Goldkätzchen überreicht hat. Seitdem klagen sowohl die Bundespräsidentin als auch ihre Gattin über steigendes Unwohlsein. Alle offiziellen Termine der nächsten Woche wurden deshalb schon vorsorglich abgesagt. Wir werden die Lage für Sie weiterhin im Auge behalten. Und nun zum Ausklang das Gedicht des Tages. Und hier noch ein ganz besonderer Hörspieltipp. Heartland. Eine packende Coming-of-Age-Geschichte nach dem Bestseller von Benedikt Wells. Liebe und Tod, erster Kuss, erster Sex und ein Ferienjob. Für Sam Turner ist der Sommer, in dem er endlich 16 wird, eine wilde, emotionale Achterbahnfahrt. Ich zähle jetzt langsam von 10 runter. Und bei 0 bist du in mich verliebt. Du hast keine Chance. Es ist ein Zauber. Und es dauert nur 10 Sekunden. Normalerweise konnte ich ihr kaum länger in die Augen sehen als in die Sonne. Sie sind braun. Mit einigen Tupfern grün. 10. Kirstys Blick drang tiefer in mich ein. 9. Ich spürte, wie es an meinem Nacken zu kribbeln begann. 8. Ich musste grinsen, weil es so verrückt war. 6. Hey, gleich bist du nicht verliebt. Bei diesen Worten blickte sie kurz unsicher. 5, 4. Unter ihrem Blick tat sich eine neue Welt auf. 3, 2. Ich spürte, was mir mein ganzes Leben gefehlt hat. Dabei hatte ich es bis zu dieser Sekunde nicht mal vermisst. 1. Kirsty wirkte genauso gespannt wie ich. Jetzt. Ich hielt die Luft an. Dann fühlte ich wieder Kirstys Hand in meiner. Und? Was? Hat der Zauber funktioniert? Ich war unfähig, auch nur ein Wort zu sagen. Schade. Ich war so sicher, dass es klappt. Ganz großes Gefühlskino mit den unvergleichlichen Sounds der 80er. Hört doch mal rein.